Punk dein großes Problem. Du redest dir die Wäsche, hast den doch Hass in deinem roten Augen und wurdest bekehrt zu ihrem Glauben. Deine eigene Meinung, die hast du nicht, deswegen vermutst du dein Gesicht. Doch auf in deinem roten Loch, da hängt die Bombe, ihr Kinder. Du wohnst in der Erde, mörschen deinen Schrank, verrede ich dein Messerpack. Kauf und Garten überall im Land, auf Axel ist dein Messerpack. Unsere Gitarren in der Hand, Casino ist ein Messerpack. Über den Sprung habt ihr nie erkannt, alle sind sie besser packt. Wir kommen jetzt in Bahn, hab ich euch verraten, die wenigen, die für die Sache eintraten, auf die Kinder von der Antifa. Waren damals noch mehr, unsere Bahn, die Kinder, wir wurden raus. Punk, sie haben euch verkauft, und heute sieht es bitter aus. War eure Bewegung nur noch das Geld verlassen? Doch von den Sternen, Märchen, dein Geschrank. Darin ist dein besser Punk, der Verkauf von Platten überall im Land. Auch Axel ist dein besser Punk, vom Leben gesponsert, die Gitarren in der Hand. Capino ist dein besser Punk. Weißt du, Punk, dein großes Problem? Du redest dir die Welt schön, hast Sinn und Hass in deinen roten Augen und wurde verkehrt zu ihrem Glauben. Deine eigene Meinung, die hast du nicht, deswegen vermutst du dein Gesicht. Doch auch in deinem Brustloch, da hängt die Bombe, ihr Kinder. Kommunistensterne, Merchandising-Schrank, Marien ist dein bester Punk. Der Verkauf von Platten überall im Land, auch Axel ist dein bester Punk. Vom Leben gesponsert, zur Gitarren in der Hand, Campino ist dein bester Punk. Ihr bester Punk, der nie erkannt, alle sind die bester Punk. We'll be right back.